Montague Rhodes James. Das unheimliche Puppenhaus. Mit solchen Sachen haben Sie sicher oft zu tun, nicht wahr? Fragte Mr. Dillett und deutete mit seinem Spazierstock auf einen Gegenstand, den wir später noch genauer kennenlernen werden. Natürlich war ihm durchaus bewusst, dass seine falsche Unterstellung provokativ war. Nie und nimmer hatte Mr. Chittenden damit rechnen können, eine solche Rarität auch nur ein einziges Mal in 20 Jahren in die Finger zu bekommen. Obwohl man sagen muss, dass er ein Meister darin war, verlorene Kostbarkeiten von überall her aufzuspüren. Aber solches Gerede gehörte zu Mr. Dillets Taktik, um den Preis herunterzuhandeln. Solche Sachen? Ich bitte Sie, Mr. Dillett, es ist ein Museumsstück, gab der Antiquitätenhändler zurück. Nun ja, manche Museen nehmen ja auch wirklich alles. Vor Jahren habe ich mal etwas Ähnliches gesehen, reichte an das hier aber nicht heran und wird wahrscheinlich auch nicht zum Verkauf stehen, bemerkte ein gedankenverlorener Mr. Chittenden. Außerdem gibt es angeblich auch einige schöne Stücke dieser Art in Übersee. Aber, Mr. Dillett, reden wir einmal Klartext. Ich will ehrlich sein, wenn Sie mir den Auftrag erteilen würden, die besten Stücke dieser Art zu besorgen, selbst wenn Geld keine Rolle spielen würde, so würde ich Sie geradewegs zu diesem Stück führen. Sie wissen, dass ich über die nötigen Verbindungen verfüge und einen Ruf zu verteidigen habe. Ich würde Ihnen sagen, Mr. Dillett, dies Stück hier ist das Beste. Mehr kann ich nicht für Sie tun, Sir. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Hört, hört, rief Mr. Dillett leicht ironisch und klopfte mit dem Spazierstock auf den Fußboden, als wollte er Beifall spenden. Und wie viel wollen Sie einem unbedarften Amerikaner dafür abknöpfen? Ich habe wirklich nicht vor, den Käufer, ob Amerikaner oder nicht, über den Tisch zu ziehen. Die Sache ist die, Mr. Dillett. Ich müsste einfach ein bisschen mehr über die Herkunft des Stücks wissen, dann... Oder vielleicht auch ein bisschen weniger, fuhr der Kunde dazwischen. Sie machen wohl Witze, Sir. Nein, wie gesagt... Wüsste ich ein bisschen mehr über das Stück, könnte ich einen ganz anderen Preis dafür verlangen. Obwohl ja jeder mit eigenen Augen sehen kann, dass es durch und durch ein Original ist. Ich habe meinen eigenen Leuten ja nicht einmal erlaubt, es auch nur anzufassen, seit es hier im Laden steht. Ich wäre bereit, 25 zu zahlen. Multiplizieren Sie mit 3, dann sind wir im Geschäft, Sir. Die beiden Männer einigten sich schließlich in der Mitte. Irgendwo bei 60. Und eine halbe Stunde später war das kostbare Stück verpackt und nach weiteren 30 Minuten auf der bestellten Kutsche Mr. Dillets verladen. Mit dem Scheck in der Hand winkte Mr. Chittenden lächelnd dem davonfahrenden Wagen hinterher. Immer noch lächelnd machte sich der Antiquitätenhändler auf den Weg ins Wohnzimmer, wo seine Frau gerade den Tee zubereitete. Das Ding ist verkauft, sagte er zu seiner Frau. Gott sei Dank, antwortete Mrs. Chittenden und stellte die Teekanne ab. Wer war der Käufer? Mr. Dillett? Ja. Naja, besser er als irgendein anderer. Ich weiß nicht. Eigentlich ist er kein schlechter Kerl, Liebes. Mag sein, aber meiner Meinung nach hat er den Vorteil, ein bisschen Aufregung sicher besser zu verkraften als andere. Wenn du es sagst. Meiner Meinung nach hat er das bisschen Aufregung ja geradezu herausgefordert. Jedenfalls sind wir das Ding jetzt los. Und dafür sollten wir ihm eigentlich dankbar sein. Nach diesem kurzen Gespräch machten die beiden es sich gemütlich und tranken friedlich ihren Tee. Aber wie erging es denn Mr. Dillett mit seinem Neuerwerb? Was er genau erworben hat, verrät ja im Grunde genommen schon der Titel dieser Geschichte. Ein Puppenhaus. Auf die Besonderheiten werde ich später eingehen. Da das gute Stück gerade so in den hinteren Teil der Kutsche passte, blieb Mr. Dillon nichts anderes übrig, als sich zum Fahrer nach vorne zu setzen. Sie mussten langsam fahren, denn die einzelnen Zimmer des Puppenhauses waren vor dem Transport zwar sorgfältig verpackt worden, aber Erschütterungen galt es natürlich trotzdem zu vermeiden. Die 15 Kilometer bis zu seinem Heim verbrachte er trotz aller Sicherheitsvorkehrungen unter größter Anspannung. Endlich hielt sie vor der Haustür an und Collins, der Butler, trat heraus. »Kommen Sie herüber, Mr. Collins. Sie müssen mir helfen, dieses sperrige Ding hier ins Haus zu schaffen.« »Aber Vorsicht, das ist eine heikle Angelegenheit. Es darf dabei auf gar keinen Fall umkippen. Es ist nämlich voll mit kleinen Gegenständen, die wir möglichst nicht durcheinander bringen sollten.« »Wo könnten wir es denn aufstellen?« Mr. Dillon überlegte einen Augenblick. »Ich denke, ich sollte es zunächst in mein Arbeitszimmer verfrachten, auf den großen Schreibtisch.« Also brachten sie das Puppenhaus, nach einigem Hin und Her und viel Gerede, in Mr. Dillons geräumiges Arbeitszimmer im ersten Stock, das einen Ausblick auf die Auffahrt bot. Nachdem die Verpackung und die vordere Abdeckung des Puppenhauses entfernt war, verbrachte Mr. Dillon die nächsten 1-2 Stunden damit, die Watte mühsam mit den Fingerspitzen zu entfernen und die winzigen Gegenstände in den Zimmern an den rechten Platz zu rücken. Als diese überaus angenehme Arbeit erledigt war, hätte man wohl so gut wie nirgendwo ein schöner, ausgestattetes, ansehnlicheres Puppenhaus finden können als das, welches jetzt auf Mr. Dillons großem Schreibtisch stand. Durch die hohen Schiebefenster fiel die abendliche Sonne auf das schlossartige Landhaus im Stil der neugotischen Strawberry Hill Architektur. Einschließlich der Kapelle zur Linken und des Stalls zur Rechten maß es in der Breite mehr als 180 cm. Der mittlere Trakt wies, entsprechend dem neugotischen Stil, spitzbogige Fenster und ebensolche Ziergiebel auf, gekrönt von floralen Verzierungen, wie man sie über in Kirchenmauern eingelassenen Grabstätten finden kann. An sich überflüssige, schwungvoll überdachte Türmchen bildeten den Blickfang der Hausecken. Die Kapelle war stilecht mit Stütz- und Strebepfeilern, einem Glockentürmchen mitsamt Glocke und Buntglasfenstern ausgestattet. Entfernte man die vordere Abdeckung, hatte man Einblick in 4 große Räume mit vollständigem Mobiliar. Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer und Küche. Genauso perfekt war der 2-stöckige Stall eingerichtet, in dem sich winzige Nachbildungen von Pferden, Kutschen und Stallburschen befanden. Sogar eine Glocke in einem gotischen Türmchen war vorhanden. Man könnte sich noch eine lange Zeit mit der Einrichtung des Hauses befassen. Von den Bratpfannen und Stühlen, den Gemälden, Teppichen, Kronleuchtern und Betten, über Tischtücher und Gläser bis zu Gedecken und Servierplatten. Doch all dies überlasse ich der Vorstellungskraft der Leserschaft. Ich möchte lediglich noch anmerken, dass in den Sockel des Hauses, so breit, dass er Platz für einen Treppenaufgang zur Vordertür und eine teilweise mit einem säulenartigem Geländer versehene Terrasse bot, mehrere flache Schubladen eingelassen waren, in denen gestapelt, kunstvoll bestickte Gardinen und zusätzliche Kleidung für die Bewohner gelagert waren. Alles war vorhanden, um Haus und Bewohner immer wieder nach Bedarf neu auszustatten. Es erinnert wirklich an Horace Walpoles Landhaus Strawberry Hill. Bestimmt war er irgendwie am Entwurf dieses Puppenhauses beteiligt, murmelte Mr. Dillon vor sich hin, während er voller Ehrfurcht und Begeisterung vor dem Schmuckstück kniete. Fantastisch, großartig. Heute Morgen schon mit dem Verkauf einer für mich wertlosen Vitrine 500 Pfund verdient und jetzt dieses Puppenhaus für 1/10 des Wertes. Heute ist zweifellos mein Glückstag. Da bekommt man ja fast Angst, dass der Tag noch in die umgekehrte Richtung ausschlägt. Aber egal, jetzt will ich mir erstmal die Bewohner ansehen. Er stellte sie in einer Reihe vor sich auf. Die Hausgemeinschaft umfasste einen Gentleman im blauen Anzug, eine Lady im feinen Kleid, einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen, ein Kindermädchen, einen Hausdiener, die Köchin, ein paar Stallknechte, zwei Postillone, einen Kutscher und zwei Reitknechte. Sind das alle? Vielleicht ist noch jemand dort drinnen. Da die Vorhänge des Himmelbetts im Schlafzimmer zugezogen waren, steckte Mr. Dillet den Zeigefinger durch einen kleinen Spalt und betastete vorsichtig das Bett. Hastig zog er den Finger zurück. Er hatte das Gefühl, ob etwas Weiches, etwas, das unter seiner Berührung nachgibt, gedrückt zu haben. Es hat sich nicht bewegt, nein, aber es fühlte sich irgendwie lebendig an. Vorsichtig schob er die an einer umlaufenden Stange befestigten Vorhänge beiseite und zog einen weißhaarigen alten Mann, der ein langes Nachthemd aus Leinen und eine Schlafmütze trug, aus dem Bett. Er stellte ihn neben die übrigen Hausbewohner. Nun hatte er alle Figuren beisammen. Inzwischen war es Zeit für das Abendessen. Mr. Dillet verbrachte die folgenden 5 Minuten damit, die Dame des Hauses und die Kinder ins Wohnzimmer und den Hausherrn ins Esszimmer zu setzen. Danach verteilte er die Dienstboten auf Küche und Stall und verstaute den alten Herrn wieder in seinem Bett. Nachdem das erledigt war, zog er sich ins benachbarte Ankleidezimmer zurück. Hier verlassen wir ihn für ein paar Stunden und schauen erst gegen 11 Uhr abends wieder nach ihm. Es war Schlafenszeit. Sein Bett, ebenfalls ein wahres Schmuckstück, stand in dem großen Arbeitszimmer, in dem er sich meistens aufhielt. Das Bad, die Garderobe und was er sonst noch zum Ankleiden benötigte, befanden sich in einem ähnlich großen Zimmer gleich nebenan. An diesem Abend ging er in äußerst zufriedener Stimmung zu Bett. Plötzlich wurde er durch eine Glocke aus seinem Schlaf gerissen. Normalerweise störte kein Glockenschlag seine Nachtruhe, denn in Hörweite gab es nicht eine einzige schlagende Uhr, weder im Treppenhaus noch im Stall. Und die Kirche stand weit entfernt. Dennoch gab es keinen Zweifel. Mr. Dillet hörte eine Glocke. Davon schreckte er so zusammen, dass er erst mit angehaltenem Atem und weit aufgerissenen Augen liegen blieb und sich dann im Bett aufsetzte. Er blickte zum Puppenhaus. Es hob sich auf dem Schreibtisch überdeutlich von der ansonsten herrschenden Dunkelheit ab. So, als würde ein heller Herbstmond die vordere Steinfassade eines weißen Herrenhauses in grelles Licht tauchen. Das konnte doch nicht sein. Obwohl das Haus ein Stück entfernt auf dem Schreibtisch stand, war jede Einzelheit so gut wie auf einer scharfen Fotografie zu erkennen. Ringsum, hinter dem Wohnhaus und der Kapelle, ragten Bäume empor. All das kam Mr. Dillet so realistisch vor, dass er sogar meinte, den Duft einer kühlen und stillen Septembernacht zu riechen und hin und wieder vom Stall her ein Stampfen und Klirren zu hören. So, als rührten sich dort die Pferde. Als er über das Puppenhaus hinwegblickte, stockte ihm der Atem. Geschockt sah er statt seiner Zimmerwand mit den Gemälden einen Nachthimmel in tiefem, dunklen Blau. Am Puppenhaus selbst waren mehrere Fenster erleuchtet. Mr. Dillet wurde schnell klar, dass sich die Miniatur mit ihren 4 Räumen und der abnehmbaren Vorderwand in ein reales Gebäude mit zahlreichen Zimmern und Treppenfluchten verwandelt hatte. Nur war der Eindruck so, als betrachtete er es durch das falsche Ende eines Fernrohrs. Offenbar willst du mir irgendetwas vor Augen führen, murmelte er vor sich hin und starrte angestrengt auf die erleuchteten Fenster. Im wirklichen Leben, dachte er, hätte man die Läden wohl davor geschlossen oder zumindest die Vorhänge zugezogen. Doch nichts verwehrte ihm den Blick auf das, was in bestimmten Zimmern vor sich ging. In dem Zimmer rechts neben der Haustür, anscheinend das Esszimmer, und in dem Zimmer links von der Treppe im Obergeschoss brannte Licht. Offensichtlich hatten die Bewohner bereits zu Abend gegessen, denn auf dem Tisch standen nur noch ein Wein und Gläser. Außer dem Mann im blauen Anzug und der Frau befand sich niemand im Raum. Eng beieinander saßen sie mit aufgestützten Ellbogen am Tisch und waren mit ernsten Mienen in ein Gespräch vertieft, das sie immer wieder kurz unterbrachen, um nach draußen zu lauschen. Einmal ging der Mann zum Fenster hinüber und öffnete es, streckte den Kopf hinaus und legte sich die Hand ans Ohr. Das war gut zu sehen, denn hinter ihm stand auf einem Buffet ein silberner Leuchter, in dem eine Wachskerze brannte. Schließlich zog er sich vom Fenster zurück und verließ offenbar das Zimmer, während seine Frau nach dem Leuchter griff und stehen blieb, um zu lauschen. Ihr Mienenspiel war das eines Menschen, der äußerst bemüht ist, eine Angst niederzukämpfen, die ihn zu überwältigen drohte, und es letztendlich auch schafft. Ihr Gesicht machte auf Mr. Dillon einen abstoßenden Eindruck. Sie wirkte wie ein durchtriebener Mensch. Jetzt kehrte ihr Mann zurück und reichte ihr einen kleinen Gegenstand, den sie mitnahm, als sie aus dem Zimmer ging. Auch der Mann im Anzug verschwand kurz aus dem Blickfeld. Doch nachdem er oder sie vorsichtig die Haustür geöffnet hatte, tauchte er wieder auf, blieb oben auf der Freitreppe stehen und blickte mal in diese, mal in die andere Richtung. Dann blickte er hoch zum erleuchteten Fenster im Obergeschoss und ballte drohend seine Faust. In diesem Zimmer im Obergeschoss sah man den alten Mann hellwach und äußerst angespannt in seinem Bett liegen. In einem Lehnstuhl schlief eine Frau tief und fest. Es war sehr wahrscheinlich seine Pflegerin. Der Alte bewegte sich unruhig hin und her und trommelte mit den Fingern auf das Deckbett. Im hinteren Teil des Zimmers musste eine Tür aufgegangen sein, denn plötzlich fiel Licht auf die Zimmerdecke. Man sah, wie die Dame des Hauses sich näherte, einen Kerzenleuchter auf einem Tisch abstellte und zum Kamin ging. Dort weckte sie die Pflegerin und reichte ihr eine bereits entkorkte, altmodisch geformte Weinflasche. Die Pflegerin goss etwas Wein in einen silbernen Topf, fügte aus den auf dem Tisch stehenden Streubüchsen noch Gewürze und Zucker hinzu und stellte den Topf auf einen Rost über dem Feuer, um die Flüssigkeit zu erwärmen. Inzwischen hatte der Alte die Hausherrin mit schwacher Hand zu sich gewunken. Lächelnd trat sie ans Bett, griff nach seinem Handgelenk, so, als wollte sie ihm den Puls fühlen, und biss sich gleich darauf in zur Schau getragener Bestürzung auf die Lippen. Der Alte sah sie ängstlich an, deutete zum Fenster hinüber und sagte irgendetwas, das sie mit einem Nicken quittierte. Nun wiederholte sie, was ihr Mann unten getan hatte. Sie riss das Fenster auf, lauschte so auffällig, dass der Alte es auch ja mitbekam, nach draußen, zog sich kopfschüttelnd vom Fenster zurück und sah zu dem Alten hinüber, der zu seufzen schien. Inzwischen siedete der Glühwein in seinem Topf. Die Pflegerin nahm ihn vom Feuer und goss ihn in eine silberne Schale mit zwei Henkeln, die sie dem Alten ans Bett brachte. Er winkte ab. Scheinbar wollte er nichts trinken. Doch die Hausherrin und die Pflegerin beugten sich über ihn und drängten ihm das heiße Getränk geradezu auf. Schließlich gab der Alte nach und die Frauen halfen ihm, sich im Bett aufzusetzen. Mit mehreren Schlücken trank er die Schale aus. Danach halfen die beiden ihm, sich wieder hinzulegen. Mit einem Lächeln wünschte ihm die Hausherrin eine gute Nacht, nahm Trinkschale, Weinflasche und den Topf und verließ das Zimmer. Die Pflegerin setzte sich wieder in ihren Lehnstuhl. Danach herrschte vorübergehend völlige Stille im Zimmer. Plötzlich fuhr der Alte aus den Kissen hoch und schrie offenbar irgendetwas, denn die Pflegerin sprang sofort aus dem Lehnstuhl auf und stürzte zu ihm. Der Alte bot einen traurigen, schrecklichen Anblick. Aus einem tiefrot verfärbten Gesicht starrten weiße Augäpfel. Auf den Lippen hatte sich Schaum gebildet. Beide Hände waren auf das Herz gepresst. Die Pflegerin rannte zur Tür und riss sie weit auf, vermutlich um Hilfe herbeizurufen. Danach stürmte sie zurück ans Bett und versuchte fieberhaft, den Alten zu beruhigen und wieder hinzulegen. Doch als die Dame des Hauses, ihr Mann und mehrere Dienstboten mit entsetzten Mienen ins Zimmer eilten, hauchte der alte Mann unter den Händen der Pflegerin bereits sein Leben aus und sank in die Kissen zurück. Nach und nach entspannte sich sein von Wut und Todesqualen verzerrtes Gesicht und nahm friedliche Züge an. Kurz darauf tauchten links vom Haus Lichter auf und es fuhr eine mit Fackeln bestückte Kutsche vor dem Eingang vor. Hastig stieg ein Mann im schwarzen Anzug und mit weißer Perücke aus, in der Hand einen kleinen Lederkoffer. Schnell eilte er die Freitreppe hinauf. Hausherr und Hausherrin empfingen ihn an der Haustür. Die Frau rang die Hände, mit denen sie ein Taschentuch umklammerte. Er machte ein kummervolles, aber gefasstes Gesicht. Sie führten den Neuankömmling ins Esszimmer, wo er seinen Aktenkoffer auf dem Tisch abstellte. Danach wandte er sich den beiden zu und ließ sich von ihnen das Geschehene berichten. Seine Miene wirkte bestürzt. Immer wieder nickte er mit dem Kopf, deutete eine Geste der Hilflosigkeit an und lehnte das Angebot, eine Erfrischung zu sich zu nehmen und über Nacht zu bleiben, offensichtlich ab. Denn kurze Zeit später kam er langsam die Freitreppe herunter und stieg zurück in die Kutsche. Diese setzte sich in Bewegung und verschwand in die Richtung, aus der sie gekommen war. Der Hausherr sah der Kutsche von der Tür aus nach, während sich ein widerwärtiges Grinsen auf sein plumpes, bleiches Gesicht stahl. Nachdem die Kutsche mit ihren Fackeln verschwunden war, senkte sich Dunkelheit über die Szenerie. Mr. Dillett saß stocksteif im Bett. Er nahm an, dass das noch nicht das Ende war und er behielt Recht. Es dauerte nicht lange, bis das geheimnisvolle Licht erneut entstand und sich die Hausfassade wieder geheimnisvoll schimmernd von der Dunkelheit abhob. Allerdings waren es diesmal andere Fenster, hinter denen ein Licht brannte. Eines im Dachgeschoss sowie die Buntglasfenster der Kapelle. Wie es möglich war, dass Mr. Dillett durch das Buntglas in die Kapelle blicken konnte, war nicht erklärbar. Der Innenraum dieser Kapelle war ebenso sorgfältig ausgestattet wie das Herrenhaus. Auf den Bänken lagen kleine rote Kissen. Das überdachte Chorgestühl war im neugotischen Stil gehalten. An der Westseite gab es eine Empore und das Ganze krönte eine Orgel mit vergoldeten Pfeifen. Mitten auf dem schwarz-weißen Steinboden befand sich eine von vier großen brennenden Kerzen eingerahmte Leichenbahre und darauf ein in schwarzem Samt eingeschlagener Sarg. Während Mr. Dillett sich den Sarg genau betrachtete, gerieten die Falten des Samtüberwurfs in Bewegung. An einer Seite schien sich das Tuch zu heben und gleich darauf glitt es auf den Boden. Der schwarze Sarg mit seinem silbernen Griffen und dem Namensschild war nun vollständig zu sehen. Zugleich geriet einer der hohen Kerzenhalter ins Schwanken und kippte um. Mr. Dillett wandte seinen Blick den beleuchteten Fenster im Dachgeschoss zu, hinter dem ein Junge und ein Mädchen in zwei Kinderbetten lagen. Dahinter war ein offenbar für das Kindermädchen vorgesehenes Himmelbett zu sehen. Das Kindermädchen konnte Mr. Dillet nicht entdecken, wohl aber den Vater und die Mutter der Kinder, die jetzt Trauerkleidung trugen, sich aber keineswegs wie Trauernde verhielten. Sie kicherten sogar, redeten lebhaft miteinander und mit den Kindern und reagierten auf deren Antworten mit erneutem Gelächter. Dann sah Mr. Dillet, wie sich der Vater auf Zehenspitzen aus dem Zimmer schlich, im Vorbeigehen nach einem weißen Gewandgriff, das an einem Haken neben der Tür gehangen hatte, und die Tür hinter sich schloss. Kurz darauf öffnete sich die Tür wieder. Als erstes war ein vermummter Schädel zu sehen, danach eine unheimliche Gestalt. Geduckt schlürfte sie zu den Kinderbetten, blieb davor stehen, warf plötzlich die Arme hoch und entpuppte sich, wie sollte es auch anders sein, als der liebende Vater, der schallend lachte. Aber die Kinder waren zu Tode erschrocken. Der Junge zog sich die Decke über den Kopf, während das Mädchen aus dem Bett sprang und sich in die Arme der Mutter flüchtete. Die Eltern versuchten, die Kinder zu beruhigen. Sie nahmen sie tröstend auf den Schoß und in die Arme und zeigten ihnen, dass sich unter dem weißen Gewand, das jetzt als leere Hülle auf dem Fußboden lag, nichts Unheimliches verbarg. Nachdem die Kinder sich wieder beruhigt hatten, brachten die Eltern sie zurück in ihre Betten. Sie winkten ihnen liebevoll zum Abschied und verließen das Zimmer. Kurz danach betrat das Kindermädchen den Raum und bald darauf erlosch das Licht. Mr. Dillet starrte weiterhin gebannt zum Haus hinüber. Da öffnete sich die Tür zum Zimmer der Kinder erneut. Ein fahles, unheimliches Licht drang herein. Und dann sah Mr. Dillet etwas, über das er selbst Jahre später nicht gerne sprach. Etwas betrat den Raum. Ein Wesen, am ehesten vergleichbar mit einer Art Kröte von menschlicher Größe. Auf dem Schädel sah Mr. Dillet einen Kranz schütteren, weißen Haares. Die Kreatur beugte sich über die Kinderbetten und machte sich daran zu schaffen. Schwach und wie aus weiter Ferne drangen fürchterliche Schreie zu Mr. Dillet. Bald darauf bemerkte er Anzeichen großen Aufruhrs im ganzen Haus. Lichter bewegten sich hin und her, Türen wurden aufgerissen und wieder geschlossen, und immer wieder huschten Menschen an den Fenstern vorbei. Als die Uhr im Glockentürmchen des Stalls schlug, senkte sich erneut Dunkelheit über das Haus. Nach einiger Zeit erstrahlte das unheimliche Licht zum dritten Mal. Mr. Dillet verfolgte das Geschehen. Am Fuße der Freitreppe hatten sich zu beiden Seiten schwarz gekleidete Fackelträger aufgereiht. Weitere schwarz gekleidete Gestalten schritten die Treppe hinunter und trugen erst einen, dann einen zweiten kleinen Sarg ins Freie. Flankiert von den Fackelträgern marschierten die Sargträger mit ihrer Last schweigend in eine Richtung westlich vom Haus und aus dem Blickfeld. Und dann erlosch das Licht erneut. Bald würde der Tag anbrechen. Noch nie waren die Nachtstunden für Mr. Dillet so quälend langsam vergangen. Irgendwann sank er aus der Sitzhaltung zurück in die Laken, aber er tat kein Auge zu. Und am frühen Morgen fühlte er sich so gerädert, dass er den Arzt rufen ließ. Dieser stellte eine beunruhigende nervöse Störung fest und empfahl ihm zur Erholung Seeluft. Und so entschloss sich Mr. Dillet, in einigen gemütlichen Etappen zu einem ruhigen Seebad an der englischen Ostküste zu reisen. Einer der ersten Menschen, die ihm auf der Strandpromenade begegneten, war zu seiner Verblüffung der Antiquitätenhändler Mr. Chittenden. Auch er war auf ärztlichen Rat hier. Seine Frau brauchte offenbar dringend eine Luftveränderung. Der Antiquitätenhändler sah ihn bei dieser Begegnung irgendwie argwöhnisch an. Nun ja, es überrascht mich eigentlich nicht, dass ihr ein bisschen durcheinander und mitgenommen wirkt, Mr. Dillett, bemerkte er. Ja, ich sollte wohl furchtbar mitgenommen sein. Schließlich weiß ich ja, was meine arme Frau und ich bei dieser Geschichte mitgemacht haben. Was sagen Sie? Ja, aber was hätte ich denn sonst machen sollen? Ein solches Schmuckstück einfach auf den Müll werfen? Oder meinen Kunden sagen, ich biete Ihnen hier ein regelrechtes Drama an, wie es in Lichtspieltheatern gezeigt wird. Nur handelt dieses Drama vom wirklichen Leben in der guten alten Zeit und beginnt jede Nacht pünktlich mit dem Glockenschlag. Meine Güte, Mr. Dillett, wie hätten Sie selbst wohl auf sowas reagiert? Und als nächstes wären dann wohl zwei Ordnungshüter bei uns im Hinterstübchen aufgetaucht und hätten den leider völlig verrückten Mr. Chittenden mitsamt seiner Frau ins Irrenhaus gekarrt. Und jeder auf der Straße hätte gesagt, das habe ich schon lange kommen sehen, der Kerl säuft ja auch wie ein Loch. Dabei rühre ich ja kaum jemals Alkohol an, höchstens mal ein, zwei Gläser, wie Sie wissen. Tja, so war meine Lage. Wie bitte? Ich soll das Ding zurücknehmen? Wie stellen Sie sich das vor, Mr. Dillett? Nein, kommt nicht in Frage, auf keinen Fall. Aber ich sag Ihnen, was ich Ihnen anbieten kann. Sie bekommen Ihr Geld zurück. Na, bis auf die 10 Pfund, die ich selbst für das Puppenhaus bezahlt habe. Und dann sehen Sie zu, dass Sie es möglichst bald wieder loswerden. Später am Tag trafen sich die beiden Herren noch einmal in dem Salon des Hotels, den andere Gäste verächtlich das Raucherzimmer nannten, und unterhielten sich eine Weile leise miteinander. »Mal ehrlich, was wissen Sie tatsächlich über dieses Ding und seine Herkunft?«, fragte Mr. Dillett. »Kaum was, Mr. Dillett. Wirklich nicht. Nur, dass es im Abstellraum irgendeines Lagerhauses lagerte. Aber das hätte sich ja jeder zusammenreimen können.« Ich vermute, dass dieses Landhaus irgendwo im Umkreis dieses Seebads liegt. Aber wo genau und wie weit entfernt, da kann ich nur raten. Der Mann, dem ich das Puppenhaus abgekauft habe, gehört nicht zu meinen ständigen Lieferanten. Deshalb habe ich ihn aus den Augen verloren. Aber meinem Eindruck nach ist die Ostküste sein Revier. Mehr, Mr. Dillett. Mehr kann ich Ihnen dazu auch nicht sagen. Er zögerte kurz. Mich beschäftigt aber noch eine andere Sache, Mr. Dillett. Dieser alte Kerl mit der weißen Perücke, der am Eingang vom Puppenhaus vorfuhr. Sie haben ihn auch gesehen? Dachte ich mir schon. Glauben Sie, das war der Arzt? Meine Frau nimmt es an. Aber ich behaupte immer noch, dass es der Rechtsanwalt oder Notar war. Denn er hatte irgendwelche Dokumente dabei und hielt ein gefaltetes Blatt in der Hand. »Richtig«, erwiderte Mr. Dillett. »Ich habe daraus geschlossen, dass er das Testament des alten Herrn dabei hatte. Nur hat noch die persönliche Unterschrift gefehlt. Sicher war er deswegen da.« »Ich denke, dass er in diesem Testament die jungen Leute vom Erbe ausgeschlossen hat.« »Mein Gott, das soll mir eine Lehre sein. Nie mehr kaufe ich irgendwelche Puppenhäuser an und verschwende mein Geld für sowas. Und was die Vergiftung des Großvaters betrifft, für sowas habe ich, weiß Gott, noch nie was übrig gehabt. Leben und leben lassen. Das ist immer schon meine Devise gewesen und ich bin stets gut damit gefahren.« Selbstzufrieden und voller Hochgefühl seufzte der Händler und zog sich danach auf sein Zimmer zurück. Mr. Dillett aber suchte schon am folgenden Tag das örtliche Stadtarchiv auf, denn er hoffte, dort einen Schlüssel zu den rätselhaften Ereignissen zu finden. Entmutigt blickte er auf die lange Reihe der Gemeinderegister, zusammengestellt von der Canterbury and York Society. Wo sollte er bei der Suche anfangen? Und auch keiner der historischen Drucke, die das Treppenhaus und die Gänge des Archivs zierten, zeigte ein Gebäude, das dem dieses Albtraums glich. Niedergeschlagen betrat er eher zufällig ein nicht mehr benutztes Archivzimmer, in dem unter verstaubtem Glas die Miniatur einer Kirche stand. Laut Beschriftung war es das Modell der St. Stephanskirche in Coxham, überreicht von J. Meerwether, Esquire, Gutsherr von Ilbridge House, im Jahre 1877. Angefertigt von seinem Vorfahren James Meerwether, verstorben 1786. Irgendetwas an dem Modell erinnerte Mr. Dillon an den Schauplatz seines Albtraums. Er kehrte zu einer Wandkarte zurück, die ihm im Vorübergehen aufgefallen war, und stellte fest, dass Ilbridge House zur Gemeinde Coxham gehörte. Auf den Namen Coxham war er zufällig auch gestoßen, als er die beschriftete Reihe der gedruckten Gemeinderegister gemustert hatte. Und so dauerte es nicht lange, bis er in einer Akte einen Vermerk über einen gewissen Roger Milford fand, der im Alter von 76 Jahren gestorben und am 11. September 1757 beigesetzt worden war. Kurz darauf, am 19. September 1757, waren Roger und Elizabeth Meerwether, 9 und 7 Jahre alt, beerdigt worden. Da Mr. Dillet es lohnend fand, dieser schwachen Spur nachzugehen, fuhr er schon am Nachmittag desselben Tages nach Coxham. In der Pfarrkirche von Coxham stieß er rechts von einem der Seitenschiffe auf eine kleine Kapelle mit Gedenktafeln für die Familie der Milfords. Roger Milford, Namenspatron seines Enkels Roger Meerwether, hatte sich offenbar nicht nur als Mensch und Familienvater, sondern auch als Amtmann ausgezeichnet. Die Gedenktafel hatte seine ihm in Liebe zugetane Tochter Elizabeth anbringen lassen, die, wie zu erfahren war, den Verlust des Vaters, der stets so gut für sie sorgte und ihre beiden liebenswerten Kinder, nicht lange überlebt hat. Man konnte deutlich erkennen, dass jener letzte Teil der Inschrift erst später hinzugefügt worden war. Eine Gedenktafel jüngeren Datums war James Meerwether, dem Ehemann von Elizabeth Meerwether, gewidmet. Auf ihr war zu lesen: Im Frühling seines Lebens hat er sich nicht ohne Erfolg mit den Baukünsten befasst. Hätte er sich auch weiterhin darin geübt, wäre er nach dem Urteil der fähigsten Kenner vielleicht zu einem der großen britischen Architekten herangereift. Doch heimgesucht vom Verlust seiner geliebten Gattin und dem Tod der beiden Kinder in der ersten Blüte ihres Lebens, verbrachte er die mittleren und späten Jahre seines Daseins in selbstgewählter, vornehmer Zurückgezogenheit. Sein dankbarer Neffe und Erbe möchte mit dieser allzu kurzen Würdigung eines bemerkenswerten Mannes ehrfürchtige Trauer um den Verstorbenen ausdrücken. Zu den Kindern war nur vermerkt, dass beide in der Nacht vom 11. auf den 12. September 1757 verstorben waren. Ilbridge House war der Schauplatz des nächtlichen Dramas gewesen. Davon war Mr. Dillet nun überzeugt. Mag sein, dass er in einem alten Skizzenbuch oder auf einem historischen Druck irgendwann auch noch die letzte Bestätigung dafür finden würde. Nicht jedoch im Hier und Jetzt. Denn mittlerweile ähnelte das Haus kaum noch dem von ihm gesuchten Gebäude. Ilbridge House ist nun ein im historischen elisabethanischen Stil errichteter Neubau der 1840er Jahre, aus rotem Ziegel, mit hervorgehobenen Ecksteinen, kantigen Vorbauten, Erkern und zahlreichen anderen Fassadenverzierungen. Etwa 400 Meter davon entfernt sind in einem tiefer gelegenen Teil des Parks, in der Nachbarschaft von uralten, von Efeu fast erstickten Bäumen, die sich wie Geweihe nach oben spreizen, und dichtem Gebüsch noch Spuren einer Terrasse zu entdecken, die von wild wachsendem Gras beinahe komplett überwuchert ist. Vereinzelt liegen dort noch einige steinerne Geländepfosten herum, außerdem von Brennnesseln und Efeu fast verdeckte Mauerreste mit grob gemeißelten gotischen Ornamenten. Irgendjemand erzählte Mr. Dillet bei seinem Besuch, hier habe früher einmal das ursprüngliche Ilbridge House gestanden. Als Mr. Dillet schließlich diesen Ort verließ, schlug die Uhr in der Eingangshalle des neu erbauten Herrenhauses 4 Uhr. Erschrocken hielt er sich die Ohren zu, denn ihm war, als hörte er diese Glocke nicht zum ersten Mal. Das unheimliche Puppenhaus lagert mittlerweile sorgfältig verpackt in einem Verschlag über Mr. Dillets Stallungen. Collins, der Butler, hatte es an dem Tag, an dem Mr. Dillett zur englischen Ostküste aufgebrochen war, dort verstaut. Und Mr. Dillett selbst? Nun, der wartet noch immer auf ein gutes Angebot aus Übersee.